Deutschlandfunk, Lesezeit. Mit Hajo Steinert, guten Abend. Vor 65 Jahren wurde er geboren, vor 30 Jahren, am 23. April 1975, in London von einem Auto überfahren, der Dichter Rolf-Dieter Brinkmann. Wir begrüßen Sie zur ersten Folge einer vierteiligen Sendereihe, in der wir in diesem Monat, jeweils mittwochs 20.30 Uhr, Originallesung aus unserem Archiv anlässlich des Geburts- und Todestages dieses Autors ausstrahlen. Rolf-Dieter Brinkmann, zunächst nur von Anhängern einer aufbrechenden Popkultur verehrt, wird er heute von der Kritik wie von der Germanistik, vom Buchhandel wie von seinen Lesern zu den Ausnahmeerscheinungen in der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts gezählt. 1962 erschien seine erste Erzählung, in der von Dieter Wellershoff, damals Lektor im Kölner Verlag Kiepenheuer und Witsch, herausgegebenen Anthologie »Ein Tag in der Stadt«. Die Stadt, die Rolf-Dieter Brinkmann liebte und hasste, war Köln. Hellwach, geradezu wahrnehmungsgierig, zog er durch die Straßen der Stadt. Als trüge er ständig eine Kamera mit sich, notierte er alles, was ihm auffiel. Brinkmanns stark rhythmisierte, filmische Prosa der 60er Jahre ist geprägt von flirrenden Bildern, harten Schnitten und wüsten inneren Monologen. Als im Frühjahr 1965 der Erzählungsband »Die Umarmung« erschien, stand der ansonsten gegenüber Popliteratur eher resistente Kritiker Marcel Reich-Ranitzky in der Zeit zur verblüffenden Suggestivkraft, der Brinkmanns Texte auch auf ihn ausübten. Rolf-Dieter Brinkmann, der früh Vater gewordene, von Zeitgenossen als überaus nervös geschilderte Schriftsteller, litt ständig unter Geldnot und Existenzangst. Nicht zuletzt deshalb suchte er immer wieder das in unmittelbarer Nähe zu seinem Verlag liegende Funkhaus des Deutschlandfunk auf, um dort mit neuen, noch unveröffentlichten Texten in der Literaturredaktion vorstellig zu werden. So kam es zu den vier Lesungen in den 60er Jahren, die wir anlässlich des Geburts- und Todestages Rolf-Dieter Brinkmanns wiederholen. Heute ist die Erzählung das Lesestück aus dem Erzählband »Die Umarmung« zu hören. Die Erstsendung war am 25. April 1965. Das Lesestück gehört zur frühen in den Jahren 1962 bis 1964 entstandenen Kurzprosa Brinkmanns. Rolf-Dieter Brinkmann hatte 1959 begonnen, in Zeitschriften und Zeitungen Gedichte zu veröffentlichen. 1962 erschien seine erste Erzählung. Der erste Erzählband kam 1965 heraus. Die Sammlung trug den Titel »Die Umarmung«. Die kurzen Prosastücke, darunter die Erzählung »Das Lesestück«, wurden schnell bekannt. Die Erzählungen schockierten die Leser durch freizügige Darstellungen des Sexuellen und die Darstellung menschlicher Grundsituationen wie Geburt und Tod. Mindestens so ungewöhnlich wie der Inhalt war die Form, die detailversessene Genauigkeit, mit der Brinkmann die Wirklichkeit beschrieb. Äußere, optische Eindrücke wechseln dabei ständig ab und vermischen sich mit inneren Vorgängen. Das geschieht mit einer Radikalität, die die literarische Kritik dazu veranlasste, Brinkmann in die Nachfolge des Nouveau Roman einzureihen. Das Lesestück steht im Zusammenhang von 6 im Band »Die Umarmung« veröffentlichten Erzählungen. Schwerpunktmäßig kreisen die Geschichten um die Themen Zeugung, Geburt und Tod. Dem entspricht die kreisförmige Konstruktion des Bandes. Die Titelgeschichte handelt von der Zeugung, eine andere beschreibt den langsamen Krebstod der Mutter, wiederum eine andere schildert eine Geburt. Die Erzählungen sind Zustandsbilder, in denen sich die Sprache mit äußerster Intensität bewegt. Das Lesestück, der Inhalt. Die Geschichte schildert die letzte Stunde eines Schultages. Ein Schüler liest unbeholfen etwas vor. Es herrscht die träge, zähe Atmosphäre einer monotonen Schulstunde, in der alle auf ihre jeweils eigene abgeschlossene Realität konzentriert sind. Die in mehrere getrennte Realitätsebenen zerfallende Darstellung der Vorgänge im Klassenraum erfolgt aus der Perspektive des seine Schüler beobachtenden Lehrers. Dessen detailgenaue Eindrücke sind untergründig von einer latenten sexuellen Spannung durchzogen. Im asynchronen, gebrochenen Lesefluss des Schülers bildet der Autor sein eigenes literarisches Verfahren ab. Ein additiver Reihungsstil, der durch die Verknüpfung assoziativer Eindrücke in Bewegung gehalten wird. Wort für Wort, Satz für Satz, ein Satz nach dem anderen, alle Sätze aneinandergereiht, flach, eine Schnur, ein Faden. In scheinbar endlosen Sätzen dominieren Substantive und Assoziationswörter den Gedankenfluss, locker miteinander verknüpft durch immer neue Relativsätze. Rolf-Dieter Brinkmann liest. Er hört, wie der Junge sich wiederholt, unsicher, stockend, aber den Anschluss nicht verliert und weiterliest mit durchhängender, schlaffer Stimme, langsam, leiernd, bis er zwei Sätze später sich schon wieder verheddert, mitten in einem Wort stecken bleibt, nicht weiter kann, ratlos ist, verwirrt in den Worten, den Sätzen herumsucht, seine Zunge ist zu schwerfällig, ist lahm, sie ist ein roter Lappen Fleisch, der sich im Mund nicht so bewegen will, nicht so schnell wie die Augen, die immer ein paar Worte voraus sind. Noch einmal setzt der Junge mit dem Wort an, kommt aber auch dieses Mal nicht darüber hinaus und stockt, stottert, er reißt das Wort auseinander, zerreißt es in einzelne Silben und Buchstaben, er buchstabiert es, es ist ein Gestammel geworden, der Junge kann nicht über seine Zunge springen. Die Zunge ist wie ein unnützes, hinderliches Ding, das sich nicht ausspucken lässt. Es klebt fest am Unterkiefer und ist ihm im Weg, also sagt er nun gar nichts mehr, sodass in dem Augenblick nur das Tuscheln der anderen Jungen zu hören ist, das halblaute Gerede, das Gemurmel und das Scharren der Füße, das Stühlerücken, überall im Klassenraum. Er sieht vom Fenster weg und klopft mit dem Bleistift auf den Tisch. Die Jungen sehen zu ihm hin und die stumpfe, schläfrige Unruhe flacht ab. Stille breitet sich vor ihm aus, die ihm vorkommt wie Schimmel, wie ein großer, fahler, fahlgrauer Schimmelfleck oder wie Wasser. Mehlig trübes Wasser, das ansteigt in dem grün gestrichenen Klassenzimmer, das Klassenzimmer bis an die Decke ausfüllt. Die Decke ist weiß gekalkt. Der weiße Kalkanstrich ist rissig, an einigen Stellen ist die Farbe abgeblättert und der frühere Anstrich ist dort zu sehen. Die Zimmerdecke scheint vorher einmal braun oder gelb gestrichen gewesen zu sein. Er nickt dem Jungen zu, der mit dem Vorlesen fortfährt. Der Junge beginnt nochmals von Anfang an den Satz zu lesen und das Wort, bei dem er gestockt hat, kommt ihm nun glatt aus dem Mund. Er liest den Satz richtig zu Ende und den nächsten Wort für Wort, Satz für Satz, ein Satz nach dem anderen, alle Sätze aneinandergereiht, flach, eine Schnur, ein Faden, der nur abreißt, wenn dem Jungen der Atem ausgeht. Selten, wo ein Punkt steht. Lange kann es nicht mehr dauern, bis diese Stunde vorbei ist. Die letzte halbe Stunde donnerstags lässt er gewöhnlich vorlesen und wie jeden Donnerstag lässt dann die Aufmerksamkeit der Jungen nach. Eine dumpfe, nervöse Unruhe macht sich breit, eine schläfrige Unordnung. Der Wirrwarr halblauter Stimmen, Stimmen, die durcheinander laufen, die flüstern, murmeln, anschwellen und wieder abflauen, auf und ab. Und zwischendurch ist dann das Gesicht eines Jungen da, es steht weiß in der Luft, steht still, als ob es mit einer Handbewegung auszuwischen sei. Die Augen, der Mund, die Lippen bewegen sich, der Junge redet, aber was der sagt, das versteht er nicht, bis diese blasse, weiße Fläche Gesicht plötzlich wieder verschwunden ist, er ist machtlos dagegen, er hatte schon lange aufgegeben, dagegen anzugehen, man kann von den Jungen nicht mehr erwarten. Nur wenn es zu laut wird, wenn das Gemurmel zu sehr anschwillt und zu störend ist, klopft er mit dem Bleistift auf den Tisch oder ruft irgendeinen, den er gerade reden sieht, an, droht mit einer Übungsarbeit, mit dem Abschreiben des Lesestücks, worauf es für kurze Zeit etwas ruhiger wird und die Klasse vor ihm zu einem einzigen aufgedunsenen Wasserkopf zusammenschmilzt und das eintönige Geleiere des Vorlesenden, der Singsang, das Stottern und Stocken unangenehm laut und deutlich hervortritt. Dann aber lässt die Aufmerksamkeit von neuem nach, zerfällt, fällt auseinander in einzelne Köpfe, die sich drehen, sich recken, umwenden, die sich zusammentun zu zwei, drei, vier Köpfen, zu einer Traube von Köpfen, die Köpfe geduckt, dicht über der Fläche eines Tisches, Köpfe unter den Tischen, heruntergebeugt, dazu Hände, Arme, Beine, die sich bewegen, die spielen und auf den Tisch klopfen, die an der Tischkante reiben oder an den Ecken den Lack abkratzen und Geflüster, das Rascheln von Papier, das Gekicher, die halblauten, unterdrückten Ausrufe, die Beschimpfungen und kleinen Zänkereien, was nach und nach wieder anwächst zu der allgemeinen summenden Unruhe, in der langsam die Stimme des Jungen, der vorliest, undeutlich wird und verschwimmt. Auf der Tischplatte vor ihm sind blaue Tintenspritzer. Er sieht auf diese Flecken, er sieht aus dem Fenster. Von seinem Tisch aus, der auf dem Podium nah an das Fenster gerückt steht, kann er bequem auf den Schulplatz sehen, auf die geteerte, leere Fläche, wo Laub, braune, trockene Blätter, Kastanienblätter und Fetzen Papier verstreut liegen, weiß das Papier auf dem Asphalt, an der Mauer liegt eine Schultasche. Die Mauer ist nicht hoch, mannshoch vielleicht. Sie ist unverputzt und hinter der Mauer sind schmale, enge Höfe, die Hinterhöfe der Mietshäuser, deren Rückseiten verdreckt sind, schmutzig grau, staubgrau, rußig und regenverwaschen. Von den Enden der Fenstersimse ziehen blasse Rinnen die Wände hinunter. Die Wohnblöcke sind ineinander verschachtelt. Balkone hängen an den Backsteinwänden, sind vor Fenster und Flügeltüren gehängt. Die Balkone sind plumpe, hässliche Zementkästen, wo Wäsche trocknet, Windeln, Unterhosen, Bürstenhalter, Hemden, Blusen, Strümpfe. Die nassen Perlanstrümpfe sind langgezogene Fäden. Manche Balkone sind vollgestellt mit Möbelstücken. Auf einem steht ein weißer Schrank. Oder Balkone mit alten, verrotteten Eisengittern, die schmiedeeisernen Gitter verschnörkelt, unten ausgebuchtet, die Innenseiten ausgeschlagen mit Markisenstoff, blau-weiß gestreift, rot-weiß gestreift. Auf den Brüstungen Blumenkästen, vereinzelt ein Blumentopf außen vor einem Fenster. Die Fenster sind schmal und hoch, Küchenfenster, Schlafzimmerfenster, kleine viereckige Löcher, die Luken der Toiletten. Und er sieht wieder die Katze, die auf dem Dach des Schuppens sitzt, die er zum ersten Mal dort entdeckt hatte, als er nach den Ferien den Deutschunterricht in dieser Klasse übernahm. Er hat sie nicht auf das leicht zur Mauer geneigte Dach springen sehen. Er hat noch nie beobachten können, wie sie auf den Schuppen kommt, woher, sondern sieht sie jedes Mal nur plötzlich dort sitzen, vor ein paar Minuten ist sie noch nicht da gewesen. In der Klasse ist es unruhig geworden, es wird jetzt laut und offen geredet, in den hinteren Reihen lachen sie. In dem Lärm ist die Stimme des vorlesenden Jungen kaum noch zu hören. Er müht sich ab mit dem Lesestück, unbeholfen von Satz zu Satz stolpert er weiter und wiederholt sich jetzt, als ob jemand weit her, von sehr weit her mit mir redete, war das Instinkt, es trieb mich nochmals hinaus und nun war es ganz windstill, still, er winkt dem Jungen ab und steht auf. Die Namen der Jungen hat er noch nicht im Kopf. Am vorletzten Tisch der Fensterreihe hat sich ein Junge umgedreht, er hat sich etwas zurückgedreht zu dem hinter ihm Sitzenden und zieht mit dem an etwas, will das zu sich herüberzerren, was ihm nicht gelingt, der Junge am letzten Tisch hat sich bis an die Wand zurückgelehnt, er lässt nicht los. Der Junge hat ein rotes, pickliges Gesicht. Ob es rot angelaufen ist vor Anstrengung oder Wut, kann er nicht sagen. Er kann von vorn, von seinem Tisch aus, auch nicht genau sehen, woran die beiden Jungen zerren, was der eine haben will, der andere nicht hergibt. Es scheint ein Heft zu sein. Die an den hinteren Tischen der Mittelreihe sehen alle zu den beiden hin. Sie sehen dann ihn an, sehen, dass er aufgestanden ist und an seinem Tisch lehnt. Sie grinsen und sehen wieder zu den beiden anderen hin, die noch nicht merken, dass er sie beobachtet. Langsam wird es ruhig. Die Jungen, die vorne sitzen, blicken vom Buch auf und drehen sich um. Er merkt, dass sie auf einen Wutausbruch von ihm warten. Und erst jetzt sieht der pickelige Junge auf. Er erschrickt und lässt das Heft oder was es ist los. Er kippt mit dem Stuhl nach vorn, starrt ihn an. Der andere Junge ruckt zurück und hält das Heft fest, dreht sich um, sieht, dass er langsam durch den Gang auf sie zukommt. Er schiebt schnell das Heft unter den Tisch und beugt sich vor, beugt sich mit seinem Oberkörper über die Tischplatte und sieht vor sich in das aufgeschlagene Lesebuch. Alle Jungen in der Klasse haben nun die Köpfe gehoben. Sie sind still geworden und warten, was er machen wird. Anscheinend wissen sie alle, was das ist, um das sich die beiden in der Ecke gestritten haben. Und in der Stille, der Lautlosigkeit, die ihn umgibt, wird ihm mit einem Male bewusst, wie sehr die Jungen riechen, dass es ein durchdringender Geruch ist, der Geruch von Haaren, Schweiß, von trockenem Schweiß, von verschwitzten Achselhöhlen und Leder, dieser Geruch von Füßen, von Schuhen und Bohnerwachs, säuerlich und salzig, ranzig, ein ranziger, erstickender Mief, lauwarm. Und obwohl er den Geruch gewohnt ist, staunt er wundert sich, dass die Jungen so aufdringlich stinken können. Ihm fällt der Ausdruck Stinkbolzen ein. Sie sitzen da und stinken. Aber Stinkbolzen nennt man was anderes. Er blickt zu den Fenstern hin, keines der drei Fenster ist geöffnet, auch kein Oberlicht ist aufgeklappt. Am vorletzten Tisch bleibt er stehen, genau neben dem Jungen, der nicht wagt, aufzublicken. Stur sieht er weiter in sein Buch, das Heft hat er nicht ganz unter den Tisch verschwinden lassen können, halb liegt es noch auf seinen Beinen. Zwischen dem Rand der Kniehose und der Zeitschrift bleibt ein Streifen von den Oberschenkeln des Jungen unbedeckt, gebräunt die Schenkel, die Haut, braune Beize, Sommerbeize aus den Ferien, ein warmer Braunton, Ziegelbraun, Ziegelrot, gebrannter Ton und die Beine, die Stücke Schenkel, straff, gespannt, sehnig hart, fettlos, mit feinem Flaum, Jungenbeine, auf denen verkehrt herum das Gesicht einer Frau liegt, blond, die Augen groß, die Lippen stehen auf und ein Stück der Zähne ist zu sehen. Auf der Titelseite der Zeitschrift ist bunt das Gesicht einer blonden, langmähnigen Frau. Die Jungen rühren sich nicht. Sie warten. Irgendetwas muss geschehen. Neben dem Platz des pickligen Jungen am letzten Tisch ist der Stuhl frei. Der Junge hat seinen Kopf gesenkt. Er könnte ihm kurz in den Nacken schlagen, auch dem anderen auf den Hinterkopf, aber er sagt, er möchte das Fenster öffnen, die Luft sei schlecht, es sei nicht zum Aushalten. Und er dreht sich wieder um, geht zwischen den Tischen nach vorn, er stößt dabei mit dem Fuß gegen eine Tasche, die umgefallen ist und mitten im Gang liegt, schiebt die Tasche zur Seite, der Junge, ein Junge mit einem ungewöhnlich platten Kopf, der Kopf plattgeschlagen, breit das Gesicht, das Haar ist fuchsig rot, es ist kurz geschnitten, so kurz geschnitten, dass die Kopfhaut weißlich durchschimmert, bückt sich und nimmt die Tasche fort. Der Junge kommt ihm dreckig vor, was aber an den roten Haaren liegen mag, den roten Streifen der Augenbrauen und der käsigen Haut. Er setzt sich hinter seinen Tisch. Die Jungen scheinen verdutzt zu sein, vielleicht auch enttäuscht, weil er kein Theater gemacht hat und wissen nun nicht, wie sie sich verhalten sollen. Allmählich löst sich in ihnen die Spannung, hier und da bewegen sich welche und Gemurmel des Lockeres, dem einzelne, kleingehaltene, dünne Stimmen bis an sein Ohr kommen, da sind und wieder verschwinden, um plötzlich von Neuem da zu sein, nah die Stimmen, das Stimmengewirr, die leise zuckende, züngelnde Unruhe, die sich aufbläst, aufbläht zu der durchsichtigen Blase, die im nächsten Moment schon erschlafft ist und in sich eingefallen, während an anderer Stelle sich eine neue bildet und größer wird, es hört nicht auf. Einige Jungen haben das Lesebuch vor sich auf die Tischplatte gestellt und sind dahinter verschanzt. Von ihren Köpfen sieht er nur die Haarbüschel und etwas Stirn, andere sind hinter den Rücken ihres Vordermannes verschwunden. Er sieht, wie einer sich an die Stirn tippt. In der ersten Reihe kratzt sich einer am Kopf. Er klopft mit dem Bleistift auf den Tisch, es wird sofort ruhig. Über sich hört er es trampeln. Das Getrampel breitet sich über der Decke aus. Er ruft den Jungen mit dem blau karierten Hemd auf, der ihm genau gegenüber sitzt. Der Junge beginnt mit der gleichen, schlaffen Stimme weiterzulesen und die Klasse fällt zurück in die alte Trägheit, sackt ab in ein Dösen, in ein dumpfes vor sich hinstieren. Die Stunde ist bald zu Ende. In der fünften Stunde donnerstags ist mit den Jungen nicht mehr viel anzufangen. Sie sind auf der Strecke geblieben und es war falsch, heute mit einem neuen Lesestück zu beginnen. Das Lesestück ist viel zu lang. Er richtet sich auf dem Stuhl auf und sieht nach draußen. Auf einem Balkon hängt eine Frau Wäsche auf, Socken. Sie hängt sie vor sich auf in die Luft. Die Frau verschwindet in das Innere der Wohnung. Sie kommt aber gleich darauf wieder heraus und hängt weiter Socken auf, einen Socken nach dem anderen, paarweise. Dann hört sie damit auf, sie lehnt sich über den Rand des Balkons, er sieht, dass die Frau in den Schulhof hinunterblickt. Von draußen kommt das Schreien der Mädchen herein, quietschende, schrille, hohe Schreie, langgezogen und anhaltend. Auf dem Schulhof kann er niemanden sehen, der Platz ist leer. Auf dem grauen Asphalt liegen welke Kastanienblätter. Er hört, dass in der Klasse jemand halblaut vor sich hinsummt und wendet sich vom Fenster ab. Er blickt in die Klasse und sieht, wie ein Junge sich in der Nase bohrt. Der dreht mit dem Zeigefinger im Nasenloch herum und zieht den Finger heraus, lutscht ihn ab. Der Junge steckt nochmals den Finger in die Nase, drei Tische zurück. In der Mittelreihe ist lang ein Bein ausgestreckt, der Oberschenkel, das Knie, das klein ist und mager, flach das Schienbein eine Knochenleiste, der grüne Socken ist heruntergerutscht, er staut sich am Fußgelenk. Der Halbschuh ist verstaubt und das Leder verschrammt. Er sieht, dass unter dem Knie eine Wunde ist, ein Riss. Der Riss ist dunkelbraun, er ist verkrustet, schorfig, schräg läuft er über die Knochenleiste des Schienbeins. Der Junge hat sich über das Bein gebeugt und beginnt vorsichtig, an dem fast schwarzen Blutschorf entlang zu kratzen. Ihm kommt das ausgestreckte Bein lang vor, unglaublich lang und dünn, es ist dünn und schwach gebräunt. Das Bein kommt aus dem steifen, fettig glänzenden Rund der Lederhose. Die Lederhose lässt viel von dem Oberschenkel des Jungen sehen und da der Schenkel dünn ist, da die Beinöffnung der Hose weit ist, kann er noch ein wenig weiter in die Hose hineinsehen und den Schenkel hinauf. Der Junge kratzt vorsichtig und langsam an der Blutkruste. Im Klassenzimmer ist wieder das Gemurmel angestiegen. Er steht in der Luft über den Köpfen der Jungen, ein wütendes, hartnäckiges Brummen von Fliegen, als sei das ganze Klassenzimmer voll dicker, schwarzer Fliegen, die sich unaufhörlich vermehren und den Raum mit der Unruhe eines nervösen Halbschlafs ausfüllen, in dem die Stimme des Vorlesenden einsackt und manchmal für zwei, drei Worte verschwindet, um dann wieder aufzutauchen, immer nahe daran, völlig zu verlöschen. Und dann würde sie zum zweiten Male seufzen, ehe dann noch 3 Minuten vergangen waren, würde sich der Luftsack über unseren Flugzeugschuppen blähen, dann noch 10 Minuten und Sand würde die Luft erfüllen, was der Junge teilnahmslos herunterliest. Er verschluckt die meisten Endsilben, als sei die Kehle verschleimt. Wieder sieht er vom Lesebuch vor sich auf, er sieht nach draußen, sieht, dass die Frau nicht mehr auf dem Balkon steht. Die Katze sitzt noch immer auf dem schwarzen Teerpappendach des Schuppens. Die Mädchen haben wieder angefangen zu schreien. Sie scheinen unter den Fenstern der Klasse zu stehen, denn der Schulhof ist leer. Über dem Platz liegt weich das Mittagslicht. Am Nachmittag wird er durch die Anlagen gehen. Er ist schon dort lange nicht mehr spazieren gegangen. Den ganzen Sommer über war es ihm dort zu voll, es quoll über. Überall hatten sie sich ausgebreitet, hatten sich Decken mitgenommen und Klappstühle, lagen auf den Rasenflächen, lasen, strickten oder ließen sich bräunen, die Schuhe ausgezogen, die Kinder krabbelten herum und lallten, sie weinten, wenn sie hinfielen, umfielen wie kleine, pralle Sandsäcke und aus den Kinderwagen kam Gebrüll, Hunde lagen hechelt im Gras, die Schnauze offen, aus der Schnauze und über die entblößte, spitze Zahnreihe hing der dünne, fleischrote Lappen, flabberte, es war ein Gewimmel gewesen, aber jetzt von Tag zu Tag nahm es ab. Er klopft auf den Tisch und es wird einen Augenblick leiser, dann steigt die Unruhe wieder, die Stimme des Vorlesenden verschwindet fast in dem auf- und abschwellenden Gemurmel, dem halblauten, undeutlichen Gerede, dem Geflüster, das zwischen den Köpfen der Jungen ist, die sich auf ihren Stühlen räkeln, sie schaukeln darauf hin und her, vor, zurück, einige sind halb unter den Tisch gerutscht, Die Tischkante schneidet ihre Brust durch, hier und da hebt jemand den Kopf, sieht auf und blickt zu ihm hinüber, richtet sich dann auch etwas auf, sackt aber wieder in sich zusammen, ist zurückgefallen, schlaff, erschlafft. Die Stunde kann nicht mehr lange dauern, es muss gleich schellen. Der in der mittleren Tischreihe ist noch immer über sein Bein gebeugt. Er hat etwas von dem schwarzbraunen Blutschorf abgekratzt. Der Riss blutet. Ein roter Tropfen bildet sich langsam unter dem Knie, der dicker wird und aussieht wie eine blutgefüllte kleine Brandblase. Er sieht dem Jungen zu, der mit zwei Fingern die aufgekratzte Stelle zusammendrückt und mehr Blut herauspresst. Der Tropfen wird größer. Er wird schwerer und beginnt träge nach unten zu laufen, staut sich, fließt weiter und zieht eine rote, kleine Spur auf der Haut, bis er kleiner geworden ist, stehen bleibt. Auf dem nackten, glatten Schienbein des Jungen ist das ein roter Faden, der mit einer kaum deutlichen Verdickung aufhört. Der Junge betrachtet diesen roten Punkt am Ende des Fadens, erwischt ihn auseinander, verschmiert das Blut auf der Haut und beginnt, noch einmal an der offenen Stelle zu drücken, was ihm Spaß zu machen scheint. Er sieht, wie sich nach und nach ein zweiter Tropfen Blut dort bildet, wie auch dieser dicker wird, da ruft er den Jungen auf, weiterzulesen. Der Junge fährt hoch, er ist verlegen und weiß nicht, was er tun soll, begreift nicht, er blickt schließlich vor sich in das aufgeschlagene Lesebuch. Einen Moment lang bleibt das Bein des Jungen noch ausgestreckt im Gang und er kann deutlich sehen, dass auch der zweite Tropfen Blut größer wird und als kleine, rote Blase an der Wunde hängt. Dann hat der Junge das Bein zurückgezogen. Er hat die Stelle noch nicht gefunden, wo er mit dem Vorlesen fortfahren soll. Es wird ein wenig ruhiger, das Tuscheln und Flüstern flaut etwas ab und deutlicher hört er das Toben und Schreien der Mädchen draußen im Hof, das abbricht, als ein Mann schreit, sie sollen leiser sein. Die Mädchen haben unter den Fenstern der nebenanliegenden Klasse gestanden. Er weiß nicht, wer dort unterrichtet. Quer über den mit Laub, mit braunen Blättern gefleckten Schulplatz läuft ein Mädchen auf die Mauer zu. Beinahe weißlich steht das Mittagslicht an der Mauer, milchig, die Schmutzflecken, die großen Placken Dreck sind darin aufgelöst. In zwei Wochen wird der Hof voller Laub liegen. Braunes, nasses Laub, Blätter, Kastanienblätter und die Blätter der Eiben oder wie die Bäume heißen, die zwei Bäume, die in der Ecke des Schulhofes stehen, die nicht Eiben sind, sondern Platanen, deren Stämme sich abschälen, weiße Flecken wie Hautflecken, Flecken alter Haut und in den Pausen werden die Kinder im Laub herumwirbeln, werden sich mit Blättern bewerfen, jeden Tag muss dann der Hausmeister die Blätter auf dem Hof zusammenfegen. Er fegt sie auf zu einem Haufen, der von den Kindern immer wieder auseinandergetreten wird. Wer Aufsicht hat, der kann dauernd schreien. Das Mädchen ist zu der Schultasche gelaufen, es hat sie aufgehoben und läuft damit zurück. Unter dem roten Pullover hüpft es wabert auf und ab, die leichten Schwellungen der Brust sind rund, kreisrunde, flache Fladen und noch keine festen Brüste, noch zu klein, zu unausgebildet, als dass das Mädchen schon einen Büstenhalter tragen könnte. Das Mädchen verschwindet unter der Leiste des Fensters. Inzwischen ist es in der Klasse wieder laut geworden. Es hat angefangen zu flüstern und zu murmeln und ist ein dumpfes, gedämpftes Rascheln von Stimmen, die auseinanderlaufen, die sich spreizen und ausbreiten, die sich verknäulen, halbe Laute, halbe Worte, Satzfetzen, der Halbschlaf kurz vor Schluss der Stunde, der wächst wie ein Schwamm, während unsicher der Junge mit dem Vorlesen einsetzt. Rolf Dieter Brinkmann las eine Erzählung mit dem Titel »Das Lesestück«. Sie findet sich in dem Band »Umarmung«, der später bei Kiepenheuer & Witsch als Buch veröffentlicht wurde. Die Lesung stammt aus dem Jahre 1965. Sie wurde zum ersten Mal am 25. April dieses Jahres gesendet.